nicht heißen. Frohwald möcht ich wohl sein, doch wie weit muss ich mich nennen? Wolf, der war mein Vater, zu zwei kam ich zur Welt, eine Zwillingsschwester und ich. Früh schwanden mir Mutter und Maid, die mich gebar und die mit mir sie barg, kaum hab ich sie gekannt. Willig und stark war Wolfe, der Feinde wuchsen im Fehl. Zum Jagen zog mit dem Jungen der Alte, von Hetze und Hass kehrten wir heim. Da lag das Wolfsnest leer. Zu Schutt gebrannt der prangende Saal, zum Stumpf der Eiche blühender Stamm, erschlagen der Mutter mutiger Leib, verschwunden in Gluten der Schwester Spur. Uns schuf die Herme Not, der neidige harte Echte floh der Alte mit mir, lange Jahre lebte der Junge mit Wolfe im wilden Wald. Manche Jagd ward auf sie gemacht, doch mutig wehrte das Wolfspaar sich. Ein Wölfin kündet ihr das, den als Wölfin mancher wohl kennt. Wunder und wilde Meere, kündest du kühner Gast, wie weit der Wölfin? Ich dünkt von dem wehrlichen Paar, vernahm ich dunkle Sage, kannt ich auch Wölfe und Wölfink nicht. Doch weiter, kühner Fremder, wo weit dein Vater jetzt? Ein starkes Jagen auf uns stellten die Neidinge an. Der Jäger fiele den Wölfen. In Flucht durch den Wald trieb sie das Wild. Ich freute, stob uns der Feind. Doch ward ich vom Vater versprengt. Seine Spur verlor ich. Je länger ich forschte, eines Wolfes Fell nur traf ich im Forst. Leer lag das vor mir, den Vater fand ich aus dem Wald trieb es mich fort, mich drängt es zu Männern und Frauen. Wie viel ich traf, wo ich sie fand, ob ich um Freund und Frauen war. Immer doch war ich geächtet, Unheil lag auf mir, was Rechtes je ich riet. Andern dünkte es arg, was schlimm immer mir schien. Andre gaben ihm Gunst, in Fehde fiel ich, wo ich mich fand. So traf ich, wo ich mich zog. Geht ich nach Wande, weckt ich nur weh. Mich hetzte das wütende Hirn.